6.7.2003. Gespannt öffne ich die Tür, gehe auf die Straße und schaue. Das Rathaus, der Graben, der Karl-Marx-Hof und der Wiener Prater. Alles noch da.